Von der Gretchenfrage zurück zur Michelskala. Die deutschen Linksradikalen und die anderen Deutschen haben momentan ein gemeinsames Thema: Wie normal ist Deutschland? Den Tag der deutschen Einheit diesen Jahres kommentierte der Deutschlandfunk mit der Bemerkung, der Freudentaumel halte sich in Grenzen, aber, Zitat, und doch feiern wir heute einen Erfolg, eine deutsch-deutsche Normalität, wie sich noch vor 21 Jahren nicht auszudenken war. Und also mag es legitim und zeitgemäß sein, dass der Bundespräsident am Tag der deutschen Einheit nicht allein das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschen thematisiert, sondern den Zusammenhalt mit Zuwanderern und Behinderten, das Nebeneinander der Religionen anmahnt. Auch ein Grund zum Feiern: Die deutsche Einheit ist selbstverständlich geworden. Zitat Ende. Bremen richtete die offiziellen Feierlichkeiten aus und der Protest begann mit einer Podiumsdiskussion am 2.10., organisiert von Top Berlin und der Basisgruppe Antifaschismus Bremen, die munter angekündigt wurde mit den Worten: Das antinationale Wochenende in Bremen beginnt mit einem Diskussionsabend zur Gretchenfrage: Wie normal ist Deutschland? Mit Thomas Ebermann, Ted Geier, ums Ganze und weiteren illustren Gästen. Illustre war das Ganze weniger. Um eine Gretchenfrage handelte es sich schon eher, also eben nicht um eine Frage, sondern um das Einfordern eines Bekenntnisses, wie eben Gretchen von Heinrich Faust. Zitat: Versprich mir, Heinrich, was ich kann. Nun sag mir, wie hast du es mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann, allein ich glaube, du hältst nicht viel davon. Faust möchte sich nicht so recht bekennen und Gretchen daraufhin: Das ist nicht recht, man muss dran glauben. Auch auf die Gretchenfrage, wie normal ist Deutschland, hin wurden auf der Podiumsdiskussion am 2.10. Mal, ne? Ja. Am 2.10. keine eindeutigen Bekenntnisse gemacht. Bekenntnischarakter hatte die ganze Veranstaltung aber schon. Vielleicht noch ein Hinweis in Bezug auf den Vortrag von Clemens eben, nicht uninteressant ist vielleicht in diesem Zusammenhang, dass unter anderem aus dem Publikum dann irgendwann halt so Fragen kamen wie: Was kann man gegen den Nationalismus machen, wenn der unsere linke Kultur und Kunst vereinnahmt? Das nur als Nebenhinweis. So, die Frage nach der Normalität Deutschlands ist im Moment Gegenstand einer Diskussion zwischen Antideutschen und Antinationalen. Ein Hinweis: Wenn ich jetzt hier im Folgenden von Antideutschen spreche, ist das, beziehe ich mich da nur auf die Antideutschen, die sich auf diese Debatte sozusagen eingelassen und zu Wort gemeldet haben, die wahrscheinlich eher das repräsentieren, was in den folgenden Vortragen Gegenstand antideutscher Kritik wäre. Es geht um die Auseinandersetzung mit der Bedeutung des gegenwärtigen Nationalismus. Insgesamt lässt sich beobachten, dass im Zuge dieser Debatte immer wieder betont wird, dass die mit 1989 einsetzende Normalität Deutschlands es der Kritik schwer mache, die Ablehnung Deutschlands zu begründen. Und damit steht die Frage in Zusammenhang: Haben sich die Deutschen in ein ganz normales Volk verwandelt? In der Linksradikalen will man wissen, ist Deutschland, weil in der Tat normalisiert, als kapitalistische Nation zu kritisieren, oder ist weiterhin die historische Spezifik Gegenstand der Kritik an Deutschland? Theoretische Präzisierungen und Analysen werden eingefordert, um diese Frage zu entscheiden. Man hat den Eindruck, der deutsche Michel ist momentan auf der Flucht vor seinen Kritikerinnen. Zur Entscheidung der Frage, die wir auch in dem Aufruf formulierten, zu der Konferenz hier, ob Deutschland als normale, das heißt kapitalistische Nation oder hinsichtlich seiner besonderen Geschichte zu kritisieren sei, möchte ich heute nicht beitragen. Denn die Frage ist meines Erachtens falsch gestellt. Das möchte ich im Folgenden begründen. Ich werde mich aber nicht genauer mit den theoretischen Begründungen der Debatte selbst beschäftigen, sondern die Frage selbst ausgehend von Ports-Michelskala konfrontieren. Denn in Bekenntnisdebatten führen Versuche, auf Gretchenfragen zu antworten, oft dazu, dass man den Eindruck bekommt, man wird blöder und nicht klüger. Der Versuch zu antworten kann im schlimmsten Fall also zu einer Verminderung von Erkenntnis führen. Dass sich trotzdem alle fieberhaft mit der Frage beschäftigen, muss einen Grund haben. Zu vermuten ist, dass die Beschäftigung mit der Frage eine befriedigende Wirkung für alle Beteiligten hat. Es muss also etwas Gemeinsames geben, was die Teilnehmerinnen an der Debatte zusammenhält. Im Grunde geht es mir im Folgenden nicht zuletzt auch darum, diese Ursache ausfindig zu machen. Dass Bekenntnisdebatten mitunter den Effekt haben, dass man das Gefühl bekommt, danach dümmer zu sein als vorher, habe ich im Selbstversuch getestet. Im Zuge der Vorbereitungen für die Proteste gegen die Einheitsfeierlichkeiten am 3.10. gab es in Bremen ein inhaltliches Treffen antinationaler und antideutscher Gruppen. Jede der Gruppen, auch unsere, die antinationale Gruppe, reichte ein Thesenpapier zum Thema deutscher Nationalismus und Vergangenheitsbewältigung ein. Die Frage nach der Normalisierung stand dabei im Zentrum.

Sie halten fest, Zitat, auch dieser besondere Nationalcharakter ist nur eine identitätsstiftende Rationalisierung des trostlosen Verwertungszwangs des immer und überall Gleichen. Wenn alle normal und nicht normal sind, ist das Nicht-Normalsein normal. Also ist Deutschland normal, müsste man eigentlich logisch schlussfolgern. Tun sie aber nicht. Top finden, wie in fast allen Dingen, das ist halt einerseits, andererseits. Das kritisieren ihre Freunde und Gegner Inex, die in ihrer Kritik an Deutschland nicht nur den kapitalistischen Normalzustand kritisieren möchten. Zwar erschwere, Zitat, die Normalisierung deutscher Machtpolitikkritik, dennoch dürfe man nicht der Suggestion erliegen, Deutschland sei eine ganz normale, aufgeklärte Nation. Man nimmt also unterschiedliche Haltungen ein. Aber auf den zweiten Blick zeigt sich, dass die Begründungen für diese verwirrend ähnlich sind. Das lässt sich gerade an den Protagonisten der Debatte, der Gruppe Top Berlin und dem Ums Ganze Bündnis auf der einen und der Gruppe Inex auf der anderen Seite zeigen. Erstens wird von niemandem explizit behauptet, dass Deutschland normal sei. Also in dem Sinne, dass sich die Geschichte Deutschlands nicht wesentlich von anderen unterscheide. Die deutschen Verbrechen werden nicht verleugnet. Keiner geht davon aus, dass es eine reine Struktur gibt ohne die Geschichte, in der sich die kapitalistische Ordnung darstellt und durchsetzt. So betonen Topp, Zitat, die konkrete Ausformung der gesellschaftlichen Reproduktion ist immer bestimmt durch die jeweilige Geschichte des jeweiligen Staats. In Deutschland ist ein ganz entscheidender Teil der Geschichte der NS. Nur sei mit dieser keine Kritik am deutschen Nationalismus gegenwärtig zu begründen. Inex ihrerseits gestehen zu, die Nation im Sinne des Standortnationalismus zu analysieren ist nicht falsch, stelle aber eine Reduktion dar. Topp, so ihre Kritik, sähen nur Erscheinungen des allgemeinen Prinzips und würden nicht die Eigenständigkeit der Ideologien von ihrer funktionalen Bedeutung für den Kapitalismus sehen. Topp aber sagen ganz deutlich, die Vorstellung von einer ökonomischen Basis, die den ideologischen Überbau bestimmt, ist falsch. Ideologien sind immer eigenständig und nicht automatisch von den Verhältnissen determiniert. Die Geister scheiden sich also wesentlich an der Frage, ist der Nationalismus gegenwärtig rational motiviert, das eigene ökonomische Interesse auf dem Weltmarkt durchzusetzen, also ganz normales Verhalten im Kapitalismus? Oder ist der deutsche Nationalismus ein Furor, so Inex, der nicht mit ökonomischer Vernunft vereinbar ist? Wenn er nicht funktional auf die Standortlogik bezogen wird, sondern dessen Behinderung, dann zeige sich darin die Kontinuität nationalsozialistischer Ideologie im Postnazismus. Worin sich trotz unterschiedlicher Bekenntnisse letztlich alle einig sind, der Nationalsozialismus, wahlweise Exzess, Ausnahme, Gegenmodell genannt, war irrational gemessen am Normalvollzug des Kapitalismus. Daran sehe man, dass Ideologien relativ eigenständig sind und auch mal im Widerspruch zu der kapitalen Logik stehen können. Gegenüber dem heutigen Nationalismus gilt es lediglich zu entscheiden, ob er nach dem Vorbild der nationalsozialistischen, völkischen Ideologie funktioniere und damit eine Kontinuität darstellt oder eben nicht. Dass man sich dazu entscheiden hat, darin ist man sich einig. Und um an meine Behauptung am Anfang zu erinnern, in dieser Gemeinsamkeit liegt meiner Vermutung nach eine befriedigende Wirkung. Bei diesem Punkt möchte ich jetzt erst einmal stehen bleiben und einen Umweg einschlagen. Also man hat das Gefühl, der deutsche Michel ist flüchtig. Also lohnt es sich vielleicht zu gucken, wer war der deutsche Michel? Wir finden ihn als Protagonisten von Ports Studie Der Weg zur inneren Einheit, Elemente des Massenbewusstseins BRD 1990. Es handelt sich hier um eine auf Fragebögen basierende Untersuchung, in der Port den Versuch unternommen hat, Zitat, mehr Klarheit über ungewisse Aussichten zu gewinnen. Gesetzt den Fall, es käme einer, der die Deutschen zu lieben verspricht, würde er bei ihnen auf Gegenliebe stoßen? Immer vorausgesetzt selbstverständlich, dass es dafür die politischen Voraussetzungen und die ökonomischen Gründe gibt. Ein hässlicher Gedanke, ein böser Verdacht und obendrein keiner, den zurzeit handfeste Indizien stützen würden. Zitat Ende. Der Weg zur inneren Einheit orientierte sich an den Studien zum autoritären Charakter, die ab 1945 unter der Leitung von Adorno an der University of California durchgeführt wurden. Im Folgenden wird es weniger um die Ergebnisse der Port-Studie gehen, die, wie er selber sagt, eigentlich schon zum Zeitpunkt der Erscheinung des Buches veraltet waren, sondern um methodische Überlegungen, die das Verhältnis der beiden Studien zueinander betreffen.

Die Idiosynkrasie gegen Schönheit verbindet, so stellt Port dar, mehrere faschistoide Züge, die ich jetzt hier nicht ausführen kann. Einer der wesentlichen, so Ports Deutung, betrifft die Unfähigkeit, Begehrenswertes in der Außenwelt libidinös zu besetzen. Wer nicht lieben kann, weder sich noch ein Objekt, dem bleibt die Abwehr des Begehrens in der Umwandlung zum Hass. So muss, Zitat Port, einer, der von einer schönen Person nicht entzückt sein oder sich verlieben kann, in der Schönheit nichts als den Stachel sehen, der ihm Schlimmeres bewusst macht als die eigene Hässlichkeit, nämlich seine Unfähigkeit, die Welt zu genießen. Zitat Ende. Port unterstellt dem deutschen Michel von 1990 auf Grundlage der Voruntersuchung diese Disposition als Kern des Michel-Syndroms. Die extrem hohe Zustimmung, echte Persönlichkeit sei wichtiger als Schönheit, erlaube, so schlussfolgert Port, keine andere Interpretation, als dass in der Bevölkerung die Disposition dafür bestehe, ein Warnsystem nach dem Schema »Wir sind umzingelt von Feinden und müssen sie ausrotten« zu entwickeln. Als einer solchen ergibt sich aus ihr alleine noch nicht zwingend etwas anderes. Die Disposition alleine ist eine, wenn auch begründete Unterstellung, ein Indiz auf das sogenannte Warnsystem. Der Beweis, dass diese Unterstellung zutrifft, besteht im Nachweis des Warnsystems. Die Anwendung der Michel-Skala sollte also in Anschluss an die Voruntersuchung die Frage beantworten, ob das zur Disposition gehörige Warnsystem ausfindig gemacht werden konnte. Das Ergebnis war ja. Auf den Subskalen für Zwang, Macht, Unterwerfung, gegen Freiheit in jeder Form und Missgunst, Futterneid wurden derart hohe Werte erzielt, dass zweifelsfrei daraus geschlossen werden konnte, dass kein inhaltlich begründeter Widerstand gegen ein konventionelles autoritäres Regime von den Deutschen organisiert werden würde. Nicht zu beweisen war, dass sie sich dafür einsetzen würden, sicher aber war, sie hätten nichts dagegen. Hier kommt nun zum Tragen, dass Port aus methodischen Gründen nicht nur einen Faschismus in naher Zukunft setzen musste, sondern seinen forschungsleitenden Annahmen auch die Ergebnisse der Studien zum autoritären Charakter zugrunde legte. Also wiederum aus einem methodischen Grund, der mit ihrer zeitlichen Nähe zum Nationalsozialismus zusammenhängt, also damit, dass sich bei diesen die Potenzialität des autoritären Charakters damit begründet, dass die Nazis kurz zuvor wirklich historisch in Erscheinung getreten waren. Denn die Verwandlung des potenziellen Nazis wurde nicht als beliebig aufgefasst. Um eine Verwandlung von etwas in etwas anderes zu erkennen, braucht es etwas, was gleich oder ähnlich ist, was aber nicht unbedingt unmittelbar zu erkennen ist. Und vor allem erfordert das, dass man die Gesetze, nach denen die Transformation verläuft, kennt. Und daher auch die Notwendigkeit und auch die Möglichkeit der Deutung der Phänomene. Klar, ich brauche was zu trinken. Also, gesetzt den Fall, es handelt sich beim deutschen Michel um einen potenziellen Nazi, dann wäre davon auszugehen, dass er sich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich zur Welt verhält, gemäß Dynamiken, die vergleichbar sind mit denen, denen die richtigen Nazis folgten. Ein Vergleich unterschiedlicher Symptome setzt voraus, dass der Weg, auf dem sie entstanden ist, sich nicht grundsätzlich unterscheidet. Sonst macht der Vergleich keinen Sinn. Die Gesetze der Verwandlung sind bei Port meines Erachtens implizit mit der Struktur psychischer Dynamiken begründet, die Adorno mit den Studien feststellen und auf die sich Port stützen konnte. Deutet Port die Ablehnung von Schönheit als Indiz, so findet damit eine unbewusste Dynamikberücksichtigung, welche Adorno in den Studien zum autoritären Charakter als funktionalen Charakter des Antisemitismus beschreibt. Und dieser besteht in der, man könnte sagen, relativen Eigenständigkeit vom realen Objekt des Hasses. Das, was der Antisemit hasst, ist, Zitat Adorno, nicht so sehr von der Natur des Objekts wie von den psychischen Bedürfnissen und Trieben des Subjekts abhängig. Das Feindbild des Antisemiten hat mit den Eigenschaften des realen Objekts wenig bis nichts zu tun, sondern der Wahn repräsentiert die innere Welt, die projektiv nach außen gewendet wird. Zitat Adorno: Unsere Beispiele für den funktionalen Charakter des Antisemitismus deuten in eine Richtung. Das Vorurteil bezieht sich seinem eigentlichen Inhalt nach, wenn überhaupt, nur oberflächlich auf die spezifische Natur seines Objekts. Und zwar aus demselben Grund, warum der Michel 1990 Schönheit hasst. Aufgrund der Unfähigkeit, die Außenwelt libidinös zu besetzen.

Lebende und Tote, alles vermischt, es gibt keine Grenzen zwischen den einen und den anderen, fast keinen Unterschied. Wenn Hannah Levi Haas schreibt, dass im KZ die Lebenden und die Toten verwechselt werden, so heißt dies nicht, dass die Lebenden und die Toten sich bloß zum Verwechseln ähneln, sondern dass sie wirklich verwechselt worden sind. Im KZ war der Tod kein abrupter Einschnitt, sondern eine Angelegenheit von zeitlicher Dauer. Diese Dauer wiederum stiftet Verhältnisse, Beziehungen, Regelmäßigkeiten, die wir Ordnung, Normalität oder Alltag nennen. Szenenwechsel. Am 13.10. diesen Jahres verließen 70% der Zuschauerinnen, bereits vor Schluss der Inszenierung Rechnitz, der Würgeengel von Elfriede Jelinek, schimpfend den Saal des Düsseldorfer Theaters Zentral. Die Regieassistentin wurde angespuckt. Das Stück, so war in der FR zu lesen, verhandelte den Kannibalen von Rothenburg auf der Folie der Massaker an jüdischen Gefangenen 1945. Als eine Schauspielerin die Überlegung, wie sich Leichenberge technisch am geschicktesten unter der Erde verstauen ließen, mit der Bemerkung verbindet, hierbei handele es sich um die gleiche Technik wie das Planen einer Tourismusanlage, knallte das, so die FR, wie ein Peitschenhieb. Weniger die Vorstellung einer Tourismusanlage allein für sich genommen, noch die Erinnerung an die Leichenberge selber erregt vermutlich Anstoß, sondern die Verbindung von beidem. Also die Verknüpfung von Freizeitgestaltung und Shoah, heute und gestern, ganz normalem postnarzisstischem Alltag und nationalsozialistischen Verbrechen, mit dem Verweis auf die gleiche Technik. In scheinbar unterschiedlichen Sachen steckt Gleiches, Technik, Planung, Rationalität. Der Satz bedeutet, es gibt einen Unterschied im Ergebnis, Tote oder Tourismusanlage, nicht aber einen in der Anwendung rationaler Mittel. Was zeigt das, dass die Vorstellung Aggression hervorruft, der Vorgang der Planung der Tourismusanlage sei nicht wesentlich verschieden von dem zur Erreichung des Ziels Tod in Juden? Daran ist abzulesen, dass die gegenteilige Vorstellung befriedigend ist, dass die nationalsozialistischen Verbrechen nichts mit Kalkül und Verstand zu tun haben, der noch heute von jedem verwendet wird, sondern Exzess, nicht alltäglich, nicht normal, irrational sind. Die Aggression des Publikums verweist hiermit auf ein konstitutives Moment postnarzistischer Vergangenheitsbewältigung. Gerade die ganz normalen Deutschen heute, die wie der Michel in Ports Studie keine Nazis sind und Führer und NS-Staat nicht wiederhaben wollen, wie sie sagen, identifizieren sich mit dem heutigen Deutschland in Abgrenzung zur Vorgeschichte. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass da was verleugnet wird, sondern das kann gerade in positiver Form geschehen, weil wir Auschwitz verbrochen haben, wissen wir, wie man sich heute zu verhalten hat. Die Abspaltung der Vergangenheit verbürgt die gegenwärtige Nation. Postnarzistischer Nationalismus schöpft also unter anderem seinen Sinn daraus, die heutige Nation als genesen von der Vergangenheit zu definieren und damit Normalsein zu attestieren. Und das bedeutet, sich im Gegensatz zur als pathologisch aufgefassten Vergangenheit zu setzen. Deutsche Normalität im Gegensatz zur nationalsozialistischen Vorgeschichte zu setzen, um sich als Nachgeschichte Sinn zu verleihen, ist ein altbekanntes Muster. Womit zusammenhängt, dass Gleiches verhandelt wird, als handele es sich um Unterschiedliches oder um Gegensätze. Ports Untersuchung stellt hingegen dar, wie sich Gleiches als Unterschiedliches zeigt und gibt Gründe dafür an, warum das so ist. Er zeigt eine Verbindung an zwischen dem ganz normalen Michel und seinem Verhältnis zur Schönheit und dem Wunsch nach Vernichtung, den er mit den Nazis aber teilt. Im Unterschied zu diesen lebt er als Potenzieller unter anderen Bedingungen. Dadurch wird sein Wahnsystem als Wahnsystem in ein anderes Verhältnis zur Realität gerückt. Völkischer Wahn zeigt sich also nicht unbedingt in explizit völkischem Wahn, und das bedeutet, seine Symptome erfordern eine Deutung, die Einsicht, dass sich Gleiches in anderer Form zu anderer Zeit anders Ausdruck verschafft. Auch in sehr unscheinbaren, normalen Vorstellungen. Beachtet man also Ports methodisches Vorgehen bei dem Versuch herauszufinden, ob im gegenwärtigen Deutschland völkisches Denken Kontinuität hat, wäre das Proklamieren von Normalsein nicht als Tatsache zu behandeln, die stimmt oder nicht. Denn was immer man auch unter Normalsein verstehen möchte, sie ist für diese Frage nicht zwingend aussagekräftig. Ebenso ist das Fehlen oder Vorhandensein von klassischen Hassobjekten kein eindeutiger Beweis. In der aktuellen linksradikalen Normalitätsdebatte wird hingegen die Frage postnarzisstischer Ideologie der Tendenz nach danach entschieden, ob expliziter Rassismus Antisemitismus in hinreichendem Maße vorhanden sind, um dies als stichhaltigen Beweis zu nehmen, was man von den Deutschen zu halten habe. So hielt zum Beispiel der Arbeitskreis 2009 in seinem Aufruf zur Demo in Leipzig gegen die Einheitsfeierlichkeiten 2009 fest, dass aufgrund der Tatsache, dass in, Zitat, großen Teilen der Bevölkerung bis heute rassistische, chauvinistische und antisemitische Einstellungsmuster, Zitat Ende, herrschen, dass damit ihr Bekenntnis begründet sei, Deutschland sei nicht normal. Die autonome Antifa F konstatiert dasselbe, kommt aber zu einem anderen Schluss. Es gäbe, Zitat, in der sogenannten bürgerlichen Mitte einen anderen, nämlich völkisch-rassistischen, offen antisemitischen und geschichtsrevisionistischen Konzept nationaler Identität, der sehr weit verbreitet sei. Gleichwohl habe der gegenwärtige richtige Nationalismus damit nichts zu tun, die normalen Deutschen kalkulierten ganz nüchtern, so die Antifa F. Während die einen der AK 2009 einen stichhaltigen Indiz zum Beweis erklären, ziehen die anderen aus dem Indiz den Schluss, es sei keines. Die Gegenwart auf die Transformation nationalsozialistischer Ideologie zu prüfen, setzt aber weiterhin mit Port voraus, dass die Bedeutung von Potentialität ernst genommen wird, was nicht gleichbedeutend ist damit, sie der Realität einfach umstandslos zu unterstellen, sondern zu begründen, warum man etwas unterstellt. Die gegenwärtige Debatte aber geht vom Gegenteil aus. Ausgangspunkt ist bei allen die Vorstellung, dass es im Grunde möglich wäre, dass das Potenzial verpufft ist. Sonst müsste man sich nicht mit der Frage beschäftigen. Sogenannte Normalität, ganz normaler Nationalismus, ist möglich, so die Unterstellung, ohne diese am Maßstab den kapitalistischen Verhältnissen begründen zu können. Daraus folgt: Begibt man sich aber davon ausgehend auf die Suche nach dem Michel, sucht man nicht den potenziellen Nazi, sondern das, was man sich unter einem richtigen vorstellt. Jemand, der nicht normal ist, weil er unter normalen Bedingungen den Exzess repräsentiert. Ich denke, das verstellt den Blick. Hier wird eine Vorstellung aufgerufen, die rationales Verhalten per se für ein Kriterium hält, zu entscheiden, ob völkischer Wahn vorliegt oder nicht. An den gegenwärtigen Nationalismus wird die Frage gestellt, handelt es sich hier um die Irrationalität des deutschen Vernichtungswahns oder um kalkulierendes, rationales, ökonomisches Verhalten, mit dem versucht wird, sich in der Konkurrenz nach vorn zu bringen. Diese Entgegensetzung stellt, wie gesagt, meiner Einschätzung nach eine Gemeinsamkeit von antinationalen und antideutschen Positionen in der Normalitätsdebatte dar. In solidarischer Zusammenarbeit wird dabei ausgeblendet, was auch in Düsseldorf Anstoß erregte. Dass die nationalsozialistischen Verbrechen zwar eine wahnhafte Regression waren, einen Zivilisationsbruch darstellten, aber der Regress eben nicht einfach aus dem kapitalistischen Normalvollzug rausfiel, sondern sich gerade mit planmäßiger, technischer, organisatorischer Rationalität realisierte, sich Mitteln des Fortschritts bediente. Die Rationalität fand eine Fortsetzung im Wahn. Zitat Port: Es ist die planmäßige, technische und organisatorische Rationalität dessen, was jeglicher Vernunft spottet und prinzipiell unbegreiflich ist, wodurch sich der Faschismus von allen vorangegangenen, auch grausamen und terroristischen Gesellschaftsformationen unterscheidet. Die barbarische und wahnhafte Regression bezieht genau aus dem Fortschritt der Produktivkraft, Inbegriff von Zivilisation, ihre apokalyptische Macht. Damit ist formuliert, dass der Nationalsozialismus die reale Aufhebung der Entgegensetzung von Rationalität und Irrationalität in der Realität umgesetzt hat. Darin, nicht in der irrationalen Wahnhaftigkeit allein, liegt der Grund, warum sich dem Denken selbst Ratio der Gegenstand letzten Endes entzieht. Dass darin das Unbegreifliche der nationalsozialistischen Verbrechen besteht, wird in der momentanen Debatte ausgeblendet. Man beruhigt sich bei dem Gedanken, dass das spezifische deutsche Ideologie in ihrer Irrationalität zu finden sei. Womit zugleich natürlich immer die Vorstellung verbunden ist, kapitalistische Rationalität sei rational. Damit hängt auch die Begründung der Auffassung zusammen, warum nationalsozialistischen Verbrechen nicht erklärbar seien. Diese Vorstellung findet meines Erachtens Ausdruck in der Entgegensetzung von relativ eigenständigen versus funktionalem Charakter von Ideologien. Zur Erinnerung: Das ums ganze Bündnis vertritt die Ansicht, Nationalismus ist das Instrument zur Herstellung einer Einheit von Staat, Kapital und Bevölkerung, mit der versucht werde, die grundsätzlich vom Kapitalismus produzierten Krisen zu bewältigen. Im Extremfall führe das zum Nationalsozialismus. Die Ursache ist unauffindbar, auch nicht in den gesellschaftlichen Verhältnissen selbst, da sich die Entstehung dysfunktionaler, relativ eigenständiger Ideologien nicht erklären lasse. Marx sei im Kommunistischen Manifest zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Kapitalismus auf die Durchsetzung des blanken Profitinteresses hinauslaufe. Demgegenüber sei vielmehr festzustellen, dass sich immer noch Reste der eigenständigen Ideologien in der Weltgeschichte befänden, dass sie also noch nicht so ganz abgeschüttelt sind und dass diese die Durchsetzung instrumenteller ökonomischer Interessen blockieren, aber für die Bewertung des deutschen Nationalismus sei das unerheblich. Denn der gegenwärtige Nationalismus habe eben funktionalen Charakter und daraus wird geschlossen, dass die Kritik daher, Zitat, nicht die Exzesse dieser Gesellschaftsordnung, sondern ihre selbstverständlichen Voraussetzungen, aus denen jene Exzesse immer wieder entstehen und die darum nicht weniger skandalös sind. Gegenstand ist die bürgerlich-demokratische Vergesellschaftung als solche. Inex hingegen befinden, der Nationalismus habe zwar eine Funktion des die kapitalistische Standortkonkurrenz, aber darin erschöpfe er sich nicht. Er sei vielmehr dysfunktional. Und daraus folgt für sie, Zitat, der Wille zur Gemeinschaft und die Abgrenzung gegen andere sind wohl eher psychologisch zu erklären als mit dem Kapitalismus. Denn die Gesamtgesellschaft auf ein leitendes Prinzip zurückzuführen, verkennt ihre Dynamiken und macht blind für Entwicklungen, die sich nicht oder nur schwer aus diesem leitenden Zusammenhang erklären lassen. Es geht um die Intention der Einzelnen, die eher psychologisch zu erklären seien, denn auf einen gesellschaftlichen Funktionszusammenhang. Nichts anderes aber behaupten Topp in Bezug auf Antisemitismus und völkischen Nationalismus. Und es ist sicher so, dass innerhalb der jeweiligen Positionen über diese Gemeinsamkeiten hinaus noch Unterschiede bestehen, die gerade wahrscheinlich auch in anderen Hinsichten sehr interessant sein mögen, aber mir ging es darum, die Frage zu beantworten, was bedeutet diese Gemeinsamkeit? Es ging mir nicht darum zu belegen, inwiefern die eine oder andere Antwort auf die Frage, wie normal ist Deutschland, falsch ist. Nämlich, weil die Frage falsch ist. Die geteilte Behauptung, Ideologie am Maßstab ihrer normalkapitalistischen Funktionalität erkennen zu wollen, rückt den antisemitischen Vernichtungswahn und seine ideologischen Nachfolger in den Rang eines archaischen Erbes, welches relativ eigenständig sei und daher nicht unbedingt funktional und daher nur als abweichendes Verhalten, als Marotte psychologisch erklärbar sei. Ein rätselhafter Rest der Vergangenheit, der, da momentan angeblich dysfunktional, nicht in Bezug gesetzt werden kann zu den gegenwärtigen deutschen Verhältnissen. Was bei beiden Positionen befriedigende Wirkung hat, meines Erachtens, ist der Ausfall von Reflexion darauf, dass gerade das Unbegreifliche darin liegt, dass mittels Rationalitätsverfahren, Kalkül, Logik, Organisation, Technik der Vernichtungswahn in die Tat umgesetzt wurde, ohne dass es dafür einen einsehbaren Grund gäbe. Nicht reflektiert wird, warum das eigene Denken an Auschwitz notwendig scheitert. Der Nationalsozialismus wird stattdessen durchaus konform mit der deutschen Vergangenheitsbewältigung als pathologisches Relikt aus der Vergangenheit wahrgenommen, welches als regressives Moment im historischen Fortgang von der Geschichte geheilt werden könnte. Dieser Fortschrittsglaube wird damit auf gesellschaftliche Verhältnisse angewendet, deren Dynamik ermöglichte, dass die Deutschen grundlos die Shoah verübten und die dadurch, zumindest aus der Sicht der Kritikerin, nicht vernünftiger werden, weil sie nach wie vor bestehen. Zitat, Port, der Umstand, dass man die Vernunft in der Geschichte stets unterstellen muss, wenn man sich mit Gesellschaftstheorie beschäftigt, führt leicht dazu, dass man die unterstellte Vernunft mit der Realität verwechselt. Vielen Dank.